Die Angreifer nutzten eine Pizzalieferung, um an das Kasernentor heranzukommen, und eröffneten sofort das Feuer. In dem Kugelhagel starben 2 Soldaten, sie waren auf der Stelle tot, 2 weitere Uniformierte und 2 Lieferanten wurden schwer verletzt. The people responsible for this drove an attack home on members of the British military establishment. They also tried to kill. Die beiden Täter, denen der Fahrer eines Fluchtfahrzeuges geholfen habe, hätten nicht nur die Soldaten angegriffen, sondern ganz bewusst auch versucht, die Zivilisten umzubringen. Sie hätten mit Schnellfeuerwaffen auch noch auf ihre am Boden liegenden Opfer geschossen, auf die Soldaten genauso wie auf die Pizzalieferanten, so schildert Hugh Ord, der Chef der nordirischen Polizei, den Überfall. Er und fast alle in Belfast gehen davon aus, dass Splittergruppen aus dem früheren Umfeld der katholischen Untergrundorganisation IRA hinter dem Verbrechen stecken. Der Polizeichef hatte erst vor wenigen Tagen vor einer großen Bedrohung durch paramilitärische Randgruppen aus dem pro-irischen republikanischen Lager gewarnt, Befürchtungen, die sich jetzt offensichtlich als zutreffend erwiesen haben. The whole country is shocked. And outraged. No murderer will be able to derail a peace process. Das ganze Land sei geschockt und empört. Der britische Premierminister Gordon Brown spricht von feigen Morden, hat aber auch versichert, dass sich der Friedensprozess in Nordirland durch solche Verbrechen nicht behindern lasse. Dem hat auch die an der Regionalregierung beteiligte Sinn Féin, der politische Arm der IRA, beigepflichtet. Die katholische Terrororganisation, die für den Anschluss Nordirlands an die Republik Irland eintritt, hat ihren bewaffneten Kampf schon vor Jahren für beendet erklärt. Aber Paramilitärs, die sich einst von ihr abgespalten hatten und die unzufrieden sind mit dem Frieden, der in der Unruheprovinz geschlossen wurde, sind nach wie vor nicht bereit aufzugeben. Mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen von 1998 war dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg, in dem mehr als 3500 Menschen ums Leben gekommen sind, ein Ende gemacht worden. Nach Jahren relativer Ruhe hatten sich die Drohungen gegen die Sicherheitskräfte in jüngster Zeit aber wieder gehäuft, und mit dem Anschlag auf die Kaserne nördlich von Belfast sind jetzt zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder Soldaten in Nordirland ermordet worden. Dissident Republicans, they have very little support, so they don't present anything like a political threat, although they have the capacity to kill people. Diese republikanischen Splittergruppen hätten wenig Unterstützung in der Bevölkerung, sie stellten keinerlei politische Bedrohung mehr dar, seien aber immer noch in der Lage, Leute zu töten, meint der Politikprofessor Rick Wilford von der Belfaster Queen's Universität. Und Experten wie er befürchten nun ein Aufflammen der Gewalt und dass es zu Racheakten kommen könnte. Denn auch im protestantischen Lager gibt es noch paramilitärische Gruppen. Eines ihrer Waffenverstecke hat die Polizei erst vor kurzem ausgehoben, und anders als die IRA haben sie der Gewalt nie ganz abgeschworen.